Der Rückzug unserer beiden Kaukasusarmeen mit Uralt-Fährschiffen über das Schwarze Meer und dann ab Ende Februar über die Tauwetterstraßen, auf denen die tägliche Marschleistung im Schlamm auf einen Durchschnitt von 5 oder höchstenfalls 8 Kilometer zurückfiel, dauerte bis in den Monat März. Und in Volynien fanden wir dann wieder den Anschluss an die damals im Osten normalen Frontverhältnisse. Und plötzlich, Mitte März, hatte ich einen Urlaubsschein und einen Versetzungsbefehl in der Hand. Ich machte einen Abstecher zu meinen Eltern an den Bodensee, verlebte ein paar Tage in erstaunlicher Stille. Es gab dort kaum etwas, was an den aktuellen Stand des Krieges erinnert hätte. Meine Mutter litt sehr unter dem Eindruck der Nachrichten, die vom nordafrikanischen Kriegsschauplatz herüberkamen. Die Rommelarmee hatte schon längst Libyen räumen müssen. Und vom Westen her drängten die Amerikaner aus Algerien herüber nach Tunesien hinein. Das Ende war abzusehen. Und mein jüngerer Bruder war ja schon im Herbst nach Afrika verfrachtet worden. Und meine Mutter lebte in Angst. Von Tag zu Tag war mit größerem Nachdruck vom heldenhaften Widerstand unserer Soldaten die Rede. Der offizielle Tonfall glich genau dem der letzten Stalingrad-Wochen.